Eine gemeinsame Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der DEVRK für die konsequente Durchsetzung der Aufgaben für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, dargelegt in der Neujahrsansprache von Kim Jong-un, fand am 18. Januar im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang statt. Kim Jong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DEVRK, die Funktionäre der Partei und des Ministerkabinetts, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Mitarbeiter der Massenorganisationen und gesellschaftlichen Organisationen und die Vertreter der Regierung, Parteien und Organisationen der DEVRK, einschließlich der Mitarbeiter des Nördlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, der gesamten Nationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes und der Nördlichen Direktion der gesamten Nationalen Allianz der Jugendlichen und Studenten für die Vereinigung des Vaterlandes, nahmen an der Konferenz teil. Auf der Tagesordnung der gemeinsamen Konferenz stand zur Diskussion das Thema über die Eröffnung eines breiten Weges zur selbstständigen Wiedervereinigung in diesem bedeutsamen Jahr durch die vereinte Kraft der ganzen Nation, getreu der historischen Neujahrsansprache von Kim Jong-un. Nach einem Referat vom Vorsitzenden des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes, Ri Sun-kwon, gab es Reden. Der Referent und die Redner betonten, dass die Linie und der Kurs auf die Wiedervereinigung des Vaterlandes, dargelegt in der historischen Neujahrsansprache von Kim Jong-un, seien ein unvergängliches großes Programm für die Wiedervereinigung des Vaterlandes durch die Zusammenarbeit der ganzen Nation. So unterstützten sie voll und ganz die Neujahrsansprache von Kim Jong-un. Alle Koreaner im Norden, Süden und Ausland sollten, so hieß es weiter, mit vereinter Kraft der Nation den großen gesamtnationalen Marsch für die Wiedervereinigung beschleunigen und in diesem bedeutsamen Jahr eine neue Phase für die selbstständige Wiedervereinigung einleiten. Auf der gemeinsamen Konferenz wurde ein Aufruf an die gesamte koreanische Nation angenommen. Darin hieß es: In diesem Jahr begeht man den 45. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli und den 10. Jahrestag der Veröffentlichung der Deklaration vom 4. Oktober. Man soll mit dem großen Stolz, ein Mitglied der großen Sonnennation zu sein, die Linie und den Kurs auf die selbstständige Wiedervereinigung, die von der Liebe zu Heimat und Nation zeugen, aktiv durchsetzen. Man soll die Nord-Süd-Beziehungen verbessern, den gesamtnationalen Kampf für die Behinderung der verschärften militärischen Konflikte und die Beseitigung der Wurzel der Kriegsgefahr aktiv entfalten und durch das gesamtnationale große Vereinigungstreffen eine Blütezeit der Bewegung für Wiedervereinigung einleiten. Alle Koreaner im Norden, Süden und Ausland sollen die Herausforderungen der Anti-Vereinigungskräfte im In- und Ausland gegen das Streben der Nation nach Vereinigung entschieden zurückweisen und sich getreu dem Aufruf von Kim Jong-un, der von seiner Liebe zu Heimat und Nation zeugt, zum heiligen Kampf für die Glorifizierung des vielversprechenden Jahres 2017, in dem ein neuer Wendepunkt für die selbstständige Wiedervereinigung eingeleitet wird, wie ein Mann erheben, so im Aufruf.